Jetzt hörst du das zweite Gespräch. Schüleraustausch USA. Was suchst du denn so fleißig, Mila? Ach, ich suche im Internet Informationen über Austauschprogramme im Ausland. Was für Programme? Ich verstehe nicht. Schau, als Gastschüler kann man ganz normal ein Schuljahr in einem anderen Land verbringen. Die USA haben zum Beispiel ganz viele Gastschulen. Simon hat es, glaube ich, mit 17 gemacht und Marlene mit 16. Beide waren ein Jahr in den USA und sie waren begeistert. Es ist eine wahnsinnige Erfahrung, die jeder Schüler machen sollte, meinen sie. Hört sich echt super an. Aber was mache ich ein Jahr ohne dich, alleine mit Mama und Papa? Da werde ich wahnsinnig. Ach komm schon, Jason. Wir können jeden Tag skypen und außerdem willst du es in einigen Jahren bestimmt auch selber ausprobieren. Ja, aber ich fahre nicht in die doofen USA. Ich will nach Australien. Das geht auch. Lass uns aber jetzt erstmal nach Schulen in den USA suchen und vielleicht heute Abend mit Mama und Papa darüber reden. Okay, ich bringe mein Tablet und helfe dir beim Suchen. Du hörst das zweite Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Schüleraustausch USA. Was suchst du denn so fleißig, Mila? Ach, ich suche im Internet Informationen über Austauschprogramme im Ausland. Was für Programme? Ich verstehe nicht. Schau, als Gastschüler kann man ganz normal ein Schuljahr in einem anderen Land verbringen. Die USA haben zum Beispiel ganz viele Gastschulen. Simon hat es, glaube ich, mit 17 gemacht und Marlene mit 16. Beide waren ein Jahr in den USA und sie waren begeistert. Es ist eine wahnsinnige Erfahrung, die jeder Schüler machen sollte, meinen sie. Hört sich echt super an. Aber was mache ich ein Jahr ohne dich, alleine mit Mama und Papa? Da werde ich wahnsinnig. Ach komm schon, Jason. Wir können jeden Tag skypen und außerdem willst du es in einigen Jahren bestimmt auch selber ausprobieren. Ja, aber ich fahre nicht in die doofen USA. Ich will nach Australien. Das geht auch. Lass uns aber jetzt erstmal nach Schulen in den USA suchen und vielleicht heute Abend mit Mama und Papa darüber reden. Okay, ich bringe mein Tablet und helfe dir beim Suchen. Ende Test 7.